Tasche zu mir rüberwinkt. Sie gibt mir zu verstehen, dass sie Hilfe braucht. Und da es jetzt auch noch brennt und raucht, sieht die Situation noch echt gefährlich aus. Doch kann ich auf keinen Fall auf den alten Kahn drauf. Und so gebe ich der Person zu verstehen, dass sie ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. Ich kann ihr nur zur Seite stehen und vielleicht das Boot in Richtung ihres Harz ein kleines Stückchen mitnehmen. Doch muss sie beginnen und den ersten Schritt tun. Aufhören zu winken und bereit sein zu agieren. Sie sollte schnell beginnen, um nicht an der nass kalten, doch warmen Umgebung zu erfrieren. So liegt sie los, zum Altes zu erhalten. Doch ich zieh'n Zwiespalt, denn zum einen braucht sie Wasser, um den Brand zu löschen. Nur zum anderen muss sie Löcher verkleiden und sollte doch lieber nasses meiden. So ein Mist, was soll sie tun, ruft sie zu mir rüber. Denn es scheint böse für sie auszugehen. Doch muss sie erst einmal verstehen, im Guten zu gehen und nichts auf dem Welt mehr als böse anzusehen. Ich wende mich endlich und hoffe, du hörst mir jetzt noch zu. Ich habe eine Lösung, ich denke, nur so geht dieser Clou. Erstens lässt du den alten Kahn in Ruhe, denn du hast ihn gelegt. Nun gibt es neue Kinder zu leben. Wichtig ist zweitens, dass du die Erinnerung in deinem Herzen behältst. Dann gibt es keinen Eisberg mehr, an dem du hier noch zerschellst. So, dass du aus Fehlern lernst und auch Gutes verwertest. Und ich werde dir helfen, ich komme jetzt rüber zu dir. Warte noch ein bisschen, ich bin gleich bei dir und reiche dir meine Hand. Ich bin unterwegs in ihre Richtung, nur leider konnte ich nicht wissen, dass sie meine Lösung nicht verstand. Und dass sie so verzweifelt war, das habe ich schon gar nicht erkannt. Und so passierte es, dass ich meine Hand ihr reichen wollte, doch sie nicht mehr da war. Und so meine Hand versteifte, da sie lange wartete. Als ich dann aufgebe und meine Stimme nochmals an diese Person erhebe, konnte leider keine Antwort mehr, denn sie ist nicht mehr da. Sie ist weg, sie ist verschwunden und ich habe sie auch nirgendwo mehr wiedergefunden. Wir leben im Rausch der Zeit und es kann immer nur vorangehen. Und so geht für den einen die Zeit den Flug vorbei und für den anderen scheint sie zu stehen. Verstehen wir den Unterschied zwischen Luxus und dem, was wir wirklich brauchen? Werden wir loslassen, denn es fließt immer und es ist egal, wohin wir laufen. Wenn die Zeit verschwimmt, wird das Leben zum Karussell. Immer schnell, immer grell, immer laut und immer mehr. Doch kein bisschen das, was ein Lebewesen eigentlich braucht. So sollten wir beginnen, an die Wahrheit zu glauben und nicht daran leben zu zerstören. Ob jemand seelisch oder körperlich leiden muss, ist egal. Denn sowas muss aufhören und ist nie die richtige Wahl. Und so wünsche ich mich an manchen Tagen dorthin zurück, wo alles begonnen hat. Ich versuche sehr oft zu inhalieren, was ich gerade eben auf Papier geschrieben habe. Genau so probiere ich zu verstehen, was es heißt, solche Lieder hier zu komponieren. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, um mich im Netz des Lebens nicht zu verlieren. Denn die Zeit wird verschwimmen und es passiert immer öfter, dass ich mich fragen muss, wo ist die Zeit geblieben? Wenn die Zeiten verschwimmen, passiert es immer öfter, dass ich mich fragen muss, wo ist die Zeit geblieben? Immer mehr Tage, an denen ich hängen geblieben, irgendwo rumsitze und mich frage, während ich schwitze, wo ist die Zeit? Warum ist die Zeit gerade vergangen? Ich hänge in einem Loch der Zeit und ich weiß nicht mehr Bescheid, ich bin gefangen und ich komm nicht mehr voran und ich komm schon gar nicht mehr zurück. Es ist verrückt, doch irgendwie komm ich hier von A nach B. Nur wie kann das sein? Wie kann das zusammengehen? Nur wie kann das sein? Wie kann das zusammengehen? Wir leben im Rausch der Zeit und es kann immer noch vorangehen. Und so geht für den einen die Zeit der Blut vorbei und für den anderen scheint sie zu stehen. Verstehen wir den Unterschied zwischen Luxus und dem, was wir wirklich brauchen? Werden wir loslassen, denn es fließt immer und es ist egal, wohin wir laufen. Wir leben im Rausch der Zeit und es kann immer nur vorangehen. Und so geht für den einen die Zeit den Flug vorbei und für den anderen scheint sie zu stehen. Verstehen wir den Unterschied zwischen Luxus und dem, was wir wirklich brauchen? Werden wir loslassen, denn es fließt immer und es ist egal, wohin wir laufen. Und so werden wir vorangehen, auf jeden Fall. Nur eine Frage bleibt in mir, ist denn alles nur Rauch und Schall? Und so werden wir vorangehen, auf jeden Fall. Nur eine Frage bleibt in mir, ist denn alles nur Rauch? Zwischen Luxus und dem, was wir wirklich brauchen.